Unserer Veranstaltungsreihe mit Selbstzeit-Eurozentrismus von Commit Partnership Berlin e.V. in diesem Semester. Mein Name ist Dominik Eigner von Commit Partnership Berlin. Ich werde, bevor es losgeht, einfach organisatorische Dinge nennen, so wie wir es bisher immer hatten. Und dann werden wir heute unseren letzten Referenten in diesem Semester begrüßen, Professor Dr. Marek. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Und im Anschluss an einen Vortrag von Herrn Mahler werden wir die Möglichkeit haben, eine halbe, eine dreiviertel Stunde, je nachdem, Diskussion und Fragen an den Referenten stellen können. Wer dann im Anschluss daran immer noch Diskussionsbedarf hat, der ist herzlich eingeladen, im Feuerwehrhaus am Stammtisch auch weiter darüber zu reden, noch mit in kleineren Gruppen oder auch Rückfragen an uns zu stellen. Ja, es gibt wie jedes Mal eine Teilnehmendenliste, auf der sich die Leute eintragen können, die noch niemals drauf gestanden haben innerhalb dieses Semesters und interessiert daran sind, den Newsletter von Commit zu erhalten. Für die gleich mal rum. Wir haben auch, das werden wahrscheinlich viele Leute heute fragen, für die Studentinnen der Afrika- und Asienwissenschaften die Liste zur Teilnahme schon durchgehen lassen. Die wird hier einfach die Runde machen. Gleichzeitig haben wir dafür auch einen Leistungsschein bzw. einen Teilnahmeschein für diejenigen, die 3 Punkte Teilnahme erwerben möchten in dieser Veranstaltungsreihe. Diesen Schein kann sich im Anschluss jeder Studierende und jede Studierende abholen bei uns. Wenn er und sie gleichzeitig den Evaluationsbogen zu dieser Veranstaltungsreihe ausgefüllt hat, geht ganz schnell. Alle, die hier sitzen, also nicht nur die Studenten und Studentinnen, sind dazu eingeladen, diese Evaluation an uns zurückzugeben, einfach damit wir eine Rückmeldung haben und eventuelle Folgeveranstaltungen danach aussetzen können. Ja, die bin ich auch gleich mal rum. Genau. Es wird am Freitag den 30., also übermorgen, eine Veranstaltung von Commit noch sein, als vielleicht Abschlussveranstaltung dieser Reihe im RAW-Tempel. Das ist in der Revaler Straße, an der Warschauer Straße, eine Feier mit Reggae- und Ska-Musik. Wer daran interessiert ist, darf sich im Anschluss hier gerne die Einladung mitnehmen. Commit Berlin hat eine Homepage unter www.commit.org/Berlin. Kann man darauf zugreifen und kann sich über den Verein informieren, kann sich auch darüber informieren, welche inhaltliche Arbeit in nächster Zeit anstehen wird. Falls Interessenten und Interessentinnen hier sind, die gerne auch an der Vereinsarbeit teilnehmen, das ist ausdrücklich erwünscht, die sind herzlich dazu eingeladen, entweder auf der Homepage mit uns Kontakt aufzunehmen oder auch im Anschluss im Feuerwehrhaus auf einen von uns zuzugehen und Fragen zu stellen. Auch im Blick auf eine eventuell kommende Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe, wer also Ideen hat und Energie und Lust, sich da einzubringen, ist dazu herzlich eingeladen. Nochmal eine Rückfrage. Wir werden heute für die interne Dokumentation, vielleicht auch für die Homepage, ein, zwei Fotos machen wollen. Wenn jemand nicht auf einem Foto erscheinen möchte, bitte ich jetzt um ein deutliches Handzeichen. Dann werden wir das... Okay, gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen allen. Und kommen wir nun zur Vorstellung von Professor Dr. Mabel. Jakob Emanuel Mabel ist geboren 1959 in Kamerun. Er ist Doktor der Politikwissenschaften und er ist Doktor und habilitierter Doktor der Philosophie. Herr Mabel ist im Moment Professor an der TU Berlin und gleichzeitig ist er auch als Gastwissenschaftler an der Freien Universität Berlin tätig am Krankheitszentrum. Außerdem ist er der Herausgeber des ersten Afrika-Lexikons in deutscher Sprache und Präsident der Anton-Armer-Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für französischsprachige Philosophie. Herr Mabel, vielen Dank, dass Sie heute da sind und herzlich willkommen vom Kollegium Berlin. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich wusste gar nicht, wer mich eingeladen hat, um ehrlich zu geben. Ich habe nur, weil Sie freundlicherweise mehrfach mich darum gebeten haben, zu referieren, Sie wollten, dass ich die Einführungsveranstaltung hielt. Ich konnte leider nicht im Oktober. Und dann haben Sie mich darauf gedrängt, doch irgendwas zu machen. Dass es geklappt hat, da halte ich auch für ein Wunder, weil es wirklich eine Reihe von Veranstaltungen in den letzten Wochen, abgesehen von meinen Lehrveranstaltungen, die immer so unterschiedliche Themen innerhalb einer Woche zu halten, das ist nicht so einfach. Also ich habe noch an dem Vortrag heute, Sie sehen ja noch, unterwegs gearbeitet. Deshalb hoffe ich zumindest, dass ich Ihnen etwas Würdiges hier zu bieten haben werde. Wenn ich gewusst hätte, dass das wirklich eine reine akademische, studentische Angelegenheit wäre, hätte ich natürlich vielleicht kein Konzept so vorbereitet, sondern vielleicht nur die Tafel benutzt, um bestimmte Zusammenhänge noch verständlicher zu machen. Aber wenn Sie nur eine Art Vorlesung haben wollen, das werde ich mal machen. Aber trotzdem haben Sie ja die Möglichkeit, Ihre Punkte festzuhalten, über die man im Anschluss an meine Rede unterhalten könnte. Das Thema Kolonialismus, Eurozentrismus und Entwicklungspolitik. Eine Trias, über die Sie vielleicht viel nachgedacht haben. Aber viele mögen sich auch gefragt haben, inwieweit die drei Begriffe, Termini, aufeinander bezogen sind. Entwicklungspolitik ist nichts anderes als die Folge einer Geschichte. Eurozentrismus ist auch nichts anderes als die Folge einer Geschichte. Selbst der Kolonialismus ist auch die Folge einer anderen Geschichte. Deshalb ist der Vorläufer des Kolonialismus, was alle schon wissen, der Handel mit Millionen von Afrikanern, die unabhängig von ihrem Geschlecht und Alter schonungslos gefesselt und in geschlossenen von Europäern, damals nicht Ihnen, sondern den damaligen Europäern, auch wenn ich hier sage Europäer, sagen Sie nicht, ich nicht. Sie dürfen verstehen, was ich damit meine. Auch wenn ich sage, die Afrikaner, dann meine ich nicht diese Afrikaner, die hier sitzen, sondern irgendwelche fiktive Persönlichkeiten. Also schonungslos gefesselt und in geschlossenen von Europäern errichteten Festungen, lange Zeit festgehalten, vergewaltigt, gedemütigt, unterdrückt, etc. tun. Danach wurden sie auch abtransportiert und auf den Sklavenmärkten, überwiegend in Europa und Amerika, ausgestellt, sowie zu spöttischen Preisen angeboten bzw. verkauft. Auf den Sklavenmärkten oder auf dem Sklavenhandel zwischen dem 15. und sogar dem 19. Jahrhundert, manche von Ihnen haben Sie ja gehört, das Jahr 1848 war das Jahr, in dem der Sklavenhandel offiziell verboten wurde. Auf den Sklavenhandel folgte die kolonialen Eroberungen. Dies war kein neues Phänomen. Auf afrikanischem Boden waren, denn die Besetzung afrikanischer Landgebiete, viele wissen ja gar nicht, was kolonisieren bedeutet. Ich habe einfach nur Landbesetzung. Ich nehme ihr Land weg. So ist kolonisieren. Also die Besetzung von afrikanischen Landgebieten geht auf die Antike zurück. Für diejenigen, weil sie Afrika-Wissenschaften schon machen, haben sie schon mal gehört, in der ägyptischen Antike, da gab es auch koloniale Bestrebungen, zum Beispiel unter Kaiser Darius, dem Perser, der schon mal als erster Versuch hatte, Ägypten unter seine Herrschaft zu bringen. Die Griechen, die Phönizier, die Römer, auch unter Augustus, das heißt, koloniale Eroberungen sind nicht neu. Aber spricht man denn noch heute vom Kolonialismus, so ist damit das im 19. Jahrhundert entstandene Denkprinzip gemeint, welches die Expansionsbestrebungen und die damit verbundene territoriale Okkupation anderer Kontinente durch Europäer in der Wissenschaft entweder respektiert und vehement verteidigt oder scharf verurteilt. Dem europäischen Kolonialismus lagen indessen sowohl politisch-strategische als auch ökonomische Motive zugrunde. Die annektierten Gebiete der nationalen Souveränität imperialer Staaten wie Frankreich, England, Spanien, Portugal, Deutschland, Italien, vorher auch das Osmanische Reich, heutige Türkei, zu unterstellen, um sie wirtschaftlich auszubeuten. Den kolonisierten Völkern wurde dabei das Recht auf Selbstbestimmung entzogen bzw. abgesprochen. Mit der 1885 in Berlin, hier in Berlin vollzogenen Grenzziehung Afrikas, wurde das nationale Souveränitätsrecht der Kolonialmächte auf überseeische Territorialansprüche ausgeweitet. Damit wurde das Prinzip der Unantastbarkeit und Unberührtheit der Grenzen der Kolonialmacht teilweise anerkannt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stand dem Kolonialismus, der Antikolonialismus, als revolutionäre Bewegung entgegen, der die Überwindung jeder Form der europäischen Okkupation anstrebte. Aus diesem antikolonialen Kampf ging die Ideologie des Panafrikanismus hervor, der von einer Minderheit der Amerikaner afrikanischer Herkunft durch die Bewegung Back to Africa, Africa Movement ausging, deren Ziel es war, ihre Landsleute, also die Afroamerikaner, wegen rassistischer Diskriminierung zur Rückkehr nach Afrika zu bewegen. Diese Bewegung kulminierte mit der Gründung der Republik Liberia im Jahr 1879 durch die ersten Rückkehrer. Der Begriff Panafrikanismus selbst geht auf den von Ari Silvestre aus Trinidad 1897 gegründeten Verein African Association zurück, der zum Ziel hatte, den in Großbritannien lebenden Afrikanern bei der Lösung ihrer Probleme rechtlich zu helfen. Als Anwalt in London beriet Sylvester sogar offizielle Delegationen aus Afrika, die bei der britischen Krone zu Besuch waren, über allgemeine koloniale Rechtsprache. Auf diese Weise wurde ihm die kritische Lage des afrikanischen oder der afrikanischen Völker im Zusammenhang mit der Enteignungspolitik der Kolonialmächte bewusst. So beschloss er im Jahr 1900 eine Tagung einzuberufen, die den Namen Panafrikanische Konferenz trug. Und dies ist um Strategien, insbesondere zum Schutz des Bodeneigentums, bemühten. Darauf folgte dann eine internationale Solidarität zwischen allen Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder afrikanischer Abstammung, Herkunft, internationale Solidarität dann zur Förderung der kulturellen und politischen Emanzipation. An die panafrikanische Idee der Realisierung der Freiheit und Einheit aller Völker Afrikas knüpfte die Bewegung der Negritude, die in Frankreich Anfang der 1920er Jahre begann. Während die ersten Debatten unter Afrikanern im Norden in die Entstehung des Panarabismus mündeten, wurde dann die Idee der Negritude im südlichen Afrika, also wenn man so südlich der Sahara, Afrika, weiter gefördert. So wurde die Negritude zur wichtigsten Kategorie, die den Emanzipationsprozess Afrikas über Jahrzehnte maßgebend bestimmt. Ursprünglich wurde die Negritude als Affirmation des afrikanischen Daseins konzipiert. Ihr Ziel bestand darin, das Selbstbewusstsein der Schwarzen, die Opfer von Diskriminierung, Unterdrückung und Demütigung waren, zu stärken. Hat der Martinikaner Aimé Césaire das Wort Negritude kreiert, so ist es dennoch der Senegalese Léopold Sédar Senghor, der ihm theoretische Bedeutung verliehen. Beide waren dabei bemüht, eine intellektuelle Plattform auf poetischer Grundlage zur Förderung des afrikanischen Bewusstseins zu schaffen. Zum ersten Mal wurde mit ihnen, also mit den beiden, der Kolonialismus auch als ein rassistisches Phänomen aufgefasst. Mit ihrer Konzeptualisierung der Rassenfragen nahmen Senghor und Césaire fast alle philosophischen Überlegungen über Kolonialismus vorweg und prägten damit die intellektuellen Diskurse der afrikanischen Moderne. Mit der afrikanischen Moderne verbindet sich allerdings kein mit der europäischen Aufklärung vergleichbares Projekt. Die hier bezeichnete Moderne ist lediglich der Inbegriff aller von Afrikanern erbrachten Leistungen in der Poesie, Philosophie, Theologie, Kunst, Wissenschaft, auch Musik etc. seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Bestimmende Faktoren der afrikanischen Moderne sind vor allem die kritischen Auseinandersetzungen a. mit der europäischen Kolonisation und Zivilisation, b. mit den mündlich tradierten Denk- und Handlungsweisen und C. mit den herrschenden post- und neokolonialen Strukturen anschließend der Entwicklungspolitik. Die intellektuellen Debatten werden durch drei Kategorien von Afrikanern dann geführt, die ihre Erfahrung mit dem Kolonialismus und dessen Auswirkungen mit unterschiedlichen Argumenten positionieren. Zur ersten Kategorie gehören die Optimisten, die sich allgemein für einen vorurteilsfreien Umgang sowohl mit der europäischen Kultur als auch mit der kolonialen Vergangenheit einsetzen. Sie fördern zudem die Aussöhnung durch kulturellen Dialog sowie durch wirtschaftliche Kooperation und warnen davor, europäische Modelle statt zu diabolisieren oder nur die Europäer für die Fehlentwicklungen in den jeweiligen Ländern Afrikas verantwortlich zu machen. Die Optimisten sind dem Kolonialismus unterworfen. Die zweite Kategorie betrifft die Pessimisten, die den Kolonialismus nicht nur für die Depotenzierung und Entsakralisierung der afrikanischen Kulturen und Traditionen verantwortlich machen, sondern auch ihn in allen seinen Formen kritisieren. Die Pessimisten lehnen zudem eine Anpassung an das westliche System kompromisslos und entschieden ab. Sie misstrauen zudem zunächst einmal den meisten kulturellen Ideen und Modellen aus Europa. Denn die Pessimisten sind der Überzeugung, dass die Europäer den afrikanischen Kontinent bewusst in die kulturelle, politische und ökonomische Krise getrieben haben, um seine Eliten geistig und finanziell von sich abhängig zu machen, um sie dauerhaft zu manipulieren. Zur dritten Kategorie gehören dann die Neutralisten, die ich auch Neo-Optimisten nenne. Dies ist weder gegen die Assoziation mit dem Westen noch für die Dissoziation Afrikas von ihm aussprechen. Entscheidend für Afrika ist aus der Sicht der Neo-Optimisten nicht die Frage nach der Herkunft eines Denkmodells, sondern vielmehr, ob sich dieses Modell eignet, wirtschaftliche und technischen Fortschritt in Afrika zu fördern. Nicht zuletzt warnen sie auch vor politischen Kompromissen und dogmatischen Positionieren in Afrika, die zu unnötigen Stagnationen oder Zeitverlusten führen können. Diese intellektuellen Debatten zwischen Optimisten, Pessimisten und Neo-Optimisten gibt es heute noch andauernd Weisen nach, dass die durch den Sklavenhandel und Kolonialismus geschlagenen Wunden noch nicht verheilt sind. Die sind noch in das Bewusstsein der Afrikaner tief eingegraben. Der Eurozentrismus ist, wie der Kollege Samir Amin unterstreicht, ein kulturalistisches Vorurteil, welches der Eurozentrismus sagt, ist, welcher die Ungleichheit der Völker aufgrund ihrer Kulturen hervorhebt. Aber hier ist denn gemeint die Völker Europas und die Völker Afrikas oder anderer Kontinenten seien nicht gleichwertig. Mit diesem Ausdruck Eurozentrismus wird allgemein eine mentale Tendenz verbunden, Europa für alle Lebens- und Wissensbereiche in den Mittelpunkt zu stellen. Gleichwohl wird dabei das Universelle auf das Europäische reduziert, das man zum alleinigen Maßstab und Kriterium der Moral, Kultur, Religion, Philosophie, Wissenschaft erhebt. Dem Eurozentrismus liegt demnach das ideologische Motiv zugrunde, den Führungs- und Absolutheitsanspruch der Europäer bis zu den trivialen Bereichen wie denen des Sports, der Schönheit, der Liebe und der Sexualität zur Geltung zu bringen. Vielleicht eine kleine Erläuterung, damit Sie verstehen. Sie sehen selber, wenn immer versucht wird, selbst das sexuelle Verhalten, im Zusammenhang auch mit der Debatte, man muss den Menschen in Afrika aufklären. Sonst wo? Die Leute müssen Kondome tragen. Ne? Weil die Afrikaner können ja gar nicht mit dem Sex umgehen, etc. Das ist Eurozentrismus. In der Musik, die können auch selbst auch überlegen, im Sport. Weltmeisterschaften. Als ich Kind war, hat man mal gehört, es gibt da Tennis, internationale Tennis. Meisterschaften, Weltmeisterschaften. Wer spielte? Das ist ein Franzose, ein Deutscher und ein Tscheche. Und das ist Weltmeisterschaft. Es gibt da internationale Tourneen. Das ist in Spanien vielleicht da. Ein Deutscher, ein Däne, internationale Tourneen. Also so ist das hier gemacht. Und Sie als junge Leute müssen aufpassen, dass Sie solche Klischee nicht mitnehmen und den Dialog mit Ihren Freunden später immer so belasten. Diesem Offensiven, also dieser Art, immer den Führungs- und Absolutheitsanspruch zu erheben, also diesem offensiven Anspruch steht eine defensive Haltung gegenüber, die darauf abzielt, der westlichen Präponderanz oder Dominanz in der Welt eine herbeigeholte Legitimation zu verschaffen. Natürlich, wenn das ist, auch psychologisch bedenkt, wenn man immer so macht, und dann ist auch die Führungsrolle des Westens gar nicht in Frage zu stellen. Danach haben sich auch alle nicht biologisch und kulturell mit Europäern verwandten Völkern allein nach den von Europäern erzeugten Werten zu richten. Dabei wird Europa, anschließend alle von europäisch stämmigen geführten Ländern, mit der Welt und nicht die Welt umgekehrt mit Europa identifiziert. Wir sind eine Welt. Das sagt immer. Von Europa ausgehen, nicht von einem anderen Kontinent nach Europa. Wir sind eine Welt. Eurozentristische, historizistische Theorien haben sich indessen als unfähig erwiesen, das Wesen des Kolonialismus adäquat zu untersuchen, geschweige denn dessen Dimension in Afrika begreiflich zu machen. Statt die Schattierungen des Kolonialismus aus verschiedenen kulturellen Perspektiven zu untersuchen, um die Menschen objektiv zu informieren, verhindert der Kolonialismus jede Bemühung um Wahrheit über das koloniale Unrecht. Dies ist unter anderem der Grund, weshalb manche afrikanische Intellektuelle der europäischen Afrikaforschung, diejenigen, die Afrikawissenschaften studieren, grundsätzlich misstrauen. Leider neigen viele europäische Wissenschaftler immer noch dazu, das koloniale Ordnungssystem in Afrika mit billigen und zynischen Begriffen herunterzuspielen. In Wirklichkeit wünschen sie dabei ein baldiges Vergessen der kolonialen Barbarei und Brutalität herbei. Ich gebe Ihnen vielleicht ein kleines Beispiel. Sie wissen ja, der Bundespräsident hatte ja hier bemüht, mal eine Art Afrika-Initiative. Gut, das ist nicht von ihm, aber er hat sowas gemacht. Dann bin ich nach Wittenberg eingeladen worden, als einziger vielleicht unter vielen, da waren nur meine Kollegen aus Europa. Ich war dann dabei. Da haben die dann ein paar Intellektuelle, also junge Leute aus Afrika, wirklich, also ungefähr 45 oder 50. Die sitzen da mit den westlichen Experten. Ich bin ja zufällig dabei. Und dann gab es da eine Diskussion, natürlich, die ich zerstört habe. Zum Schluss, weil so ging nicht mehr weiter. Alle haben ja den Ort verlassen, das ist weggegangen. Aber interessant für sie war, am Abend haben wir durch den Weihnachtsmarkt in Wittenberg einen Rundgang gemacht, spazieren da. Und dann, irgendwann mal waren wir da, wo Anton Wilhelm Amon, natürlich war noch kein Bild, ich habe erstmal sein Bild letztes Jahr ausfindig gemacht. Dass er jetzt kann man sehen, wie Amon aussieht. Das ist meine Arbeit. Und da stand er da ohne Bild und da wollte dann der Führer zeigen, hier waren Afrikaner. Und dann waren noch ein paar Kollegen aus Europa, nicht mehr über Vergangenheit reden. Die Afrikaner müssen die Zukunft schauen. Irgendwann mal waren wir dann dort, wo Luther etc. waren. Und dann sind sie stolz, es zu erzählen, bis 15. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert, dann habe ich den jungen Leuten gesagt, schauen Sie mal, so dumm darf man nicht sein. Ich muss nicht für Sie sprechen, aber das ist eine Chance. Sie dürfen nicht etwas von Ihrer Geschichte erfahren. Aber von Luther und anderen Leuten müssen Sie hier erfahren. Schämen Sie sich nicht. Das ist genau, was Sie auch manchmal hier lernen. In den Afrika-Wissenschaften. Sie lernen nicht das, was die theoretische Afrika sagt, sondern was irgendwelche Leute hier innen zeigen. So ist Afrika. Und das konsumieren Sie Ihr ganzes Leben. Wie lange mit diesen Lügen? Es ist ethisch falsch, allen Europäern Schuld an Erkenntnis abzuverlangen. Doch es verwundert sie, dass manche von ihnen sich längst mit ihrem Gewissen, die sind nicht gemeint. Also wenn sie größer werden, dann sind sie auch, gehören sie dazu. Jetzt sind sie noch. Dass manche von ihnen sich längst mit ihrem Gewissen abgefunden haben. Insofern sie das Schuldbewusstsein ihrer Länder, sagen wir mal, in Bezug auf die Kolonisation sogar kein Schuldbewusstsein mehr in Bezug auf die Kolonisation haben. Dass es die europäischen, zumindest auch Wissenschaftler, auch könnte man so sagen, die ohne jegliche vorherige, oder man kann, ja in dem Fall sind nicht mehr der Europa, sondern europäische Länder oder Kolonialmächte damals, es sind doch die ohne jegliche vorherige Provokation. Niemand hatte sie provoziert. Heute können die Israelis sagen, die Palästinenser haben geschossen. Die Palästinenser können sagen, die Israelis haben geschossen. Das war schlagend. Aber was haben die Afrikaner bitte den Europäern angetan? So ist es. Ohne jegliche Provokation. Vorherige Provokation. Und nur aus eigenem Antrieb nach Afrika kamen, um dort die dort lebenden Menschen vorsätzlich zu töten, aus ihrer Heimat und ihrem Land zu vertreiben oder unter ihrer Gewalt und Autorität zu stellen, scheint vergessen zu sein. Doch mit diesem Bild von deshumanisierenden Misshandlungen und unbeschreiblichen Demütigungen verbinden die meisten Afrikaner heute ihre Erinnerungen an die koloniale Vergangenheit. Derartige Erinnerungen sind nicht nur mit den Europäern schwer zu teilen, sondern auch beinahe unvergesslich sowie kaum verzeihlich. Gerade aufgrund dieser schmerzenden Erinnerungen sollten die verantwortlichen Europäer Konsequenzen aus ihrem bisherigen sturen und arroganten Selbstbewusstsein ziehen und den Kolonialismus endlich als einen wesentlichen Bestandteil ihrer Geschichte annehmen. Sie sollten dabei lernen, Verantwortung nicht als Anerkennung der Schuld, es geht ja gar nicht mehr jetzt um die Schuld, an den heutigen Miseren Afrikas, sondern vielmehr für die Geschichte zu übernehmen, die viele Schatten auf ihre Vergangenheit wirft. Das ist, was ich gemeint. Wenn man sagt Kolonialismus, ein Europäer, genauso wie Sie, wenn Sie das lernen, dann haben Sie mir den Eindruck, dass irgendetwas, was irgendwo passiert ist. Das ist doch Teil der deutschen, französischen, spanischen Geschichte. Und das müssen Sie lernen. So kann einfach auch eine Aufarbeitung der Geschichte passieren. So wie die Ermordung der Juden, es ist ja was. Die sind doch nicht die Juden. Die sind Menschen, die man in Deutschland ermordet hat. Das ist passiert, gemeint. So wurden die Europäer hinfort nicht mehr als, wenn sie das machen, also diese Verantwortung übernehmen, würden sie nicht mehr, es nicht mehr als Selbsterniedrigung oder Schwäche, da ist auch mal diese Arroganz, sondern vielmehr als Ausdruck von moralischer Stärke empfinden, aller menschlichen Opfer der Kolonisation überall in Europa mit bestimmten Symbolaktionen zu gedenken. Deshalb sind wir gefordert, einfach auch Straßennamen nach Leuten wie Anton Villemamon zu nennen. Das ist die Verantwortungsbewusstsein. Denn nur auf diese Weise können sie das Vergessen und Verdrängen des damaligen Unrechts nachhaltig verhindern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Reue, Mitgefühl und Solidarität durch verantwortliches Handeln und mittels kultureller, wirtschaftlicher, politische Akte auszudrücken und zu manifestieren. Doch die politisch Verantwortlichen Europas können selbst die pessimistischen Afrikaner von der Seriosität ihrer Versöhnungsaktion nicht jedoch mit der Entwicklungspolitik, sondern mit anderen Gesten überzeugen. Jetzt zur Entwicklungspolitik. Statt sich energisch für die kulturelle Annäherung zwischen den beiden Kontinenten einzusetzen, Afrika und Europa beispielsweise, um dadurch gegenseitiges Vertrauen zu gewinnen, beharren die europäischen Staaten vielmehr bei einer Entwicklungspolitik, die wegen der für Afrika kulturell unergiebigen Prestigeprojekte die Afrikaner eher entschuldigt. Sie sollten endlich begreifen, dass diese heimtückische Politik keineswegs zur Wiedergutmachung der in der Vergangenheit verübten Verbrechen beitragen kann. Im Gegenteil, je mehr die sogenannte Entwicklungspolitik hinter den von Europäern selbst mit ihr verknüpften Erwartungen bleiben wird, desto größer wird ihr schlechtes Gewissen, umso aggressiver sowie extrem pharisäischer werden sie auftreten. Damit Sie sehen, warum die Menschen in Europa, wenn ich so rede, die sind ja Studenten, da wo Kollegen sind oder Politiker, da sieht man ja, wie die Menschen rot werden. Aber ich sage doch, wenn ich rede, nachher werde ich anfangen zu lachen. Warum können Sie es nicht so machen? Wenn Sie die Wahrheit hören, dann sind Sie alle rot. Das ist schlechtes Gewissen. Und Sigmund Freud sagte, schlechtes Gewissen kann krank machen. Und da ist die Ursache der Aggression. Sonst haben Sie keinen Grund, aggressiv zu werden. Abgesehen davon ist es unanständig, Entwicklungspolitik weiter als Einschüchterungsideologie zu benutzen, um den Opfern der europäischen Barbarei in Afrika stärker das Gefühl zu vermitteln, das ist Einschüchterung. Die Entwicklung ihres Kontinents hänge nicht von ihnen selbst, sondern von der Gnade des Westens ab. Das ist denn das Problem. Deshalb müssen Sie immer aufpassen, wenn die Entwicklungspolitik natürlich betrachtet, das ist gute Sache. Weil dort in Afrika finden die Geschäftspartner, Leute, die mit ihnen viel Geld machen. Das ist in Ordnung. Aber das ist wirklich nicht, was angestrebt ist. Hier rede ich als Philosoph. Insbesondere Europa sollte nicht irgendwie als Messias aufspielen, der Afrika im Namen der Menschlichkeit zu erlösen haben, sondern endlich Konsequenz aus ihrer bisherigen Afrikapolitik ziehen. Die europäisch Verantwortlichen wären deshalb gut beraten, rückhaltlose Selbstkritik zu üben, statt sich übermäßigem Selbstmitleid hinzugeben, das jedoch nun nicht in Selbsthass, sie hassen sich nicht mehr, sondern in perverse Abneigung gegen sämtliche unschuldige Opfer ihrer Geschichte umschlägt. Unter Selbstkritik ist allerdings nicht das bloße Moralisieren mittels ethischer Vorzeigetheorien der Kommunikation zu verstehen. Man erwartet dabei vielmehr konsistente Überlegungen, die zunächst den Wissenschaftler selbst zu einer resoluten Emanzipation vom eurozentrischen Geist hin zu einem lebendigen Dialog, Zweckverständigung mit anderen Völkern, insbesondere Afrikanern, verhelfen können. Das hier bezeichnete Selbstmitleid hängt indes unter anderem mit dem sehr schmerzenden und bedrückenden Wissen vieler Europäer vom Sklavenhandel und Kolonialismus zusammen, das sie dazu bringt, sich stets hypokritisch jeglicher geistigen Berührung mit Afrikanern zu entziehen. Gerade vor dem Hintergrund der Selbstmitleid wird das ambivalente Verhältnis mancher Europäer zu einer Zivilisation offensichtlich. Einerseits geben sie sich eingedenk ihrer historischen Errungenschaften in Technik und Wissenschaft sehr stolz, andererseits aber werden sie ihr inneres Leiden im permanenten Andenken an die von Europa aus verübten Verbrechen gegen die Menschlichkeit tamlos. Was ist nun Entwicklungspolitik? Und in welchem Verhältnis steht sie zum Kolonialismus und Eurozentrismus? Von ihrem ethischen Prinzip her sollte Entwicklungspolitik ursprünglich karitativen Zielen dienen und im Namen sowie zum Zweck der Gerechtigkeit ein besseres Afrika aufbauen helfen. Die Kooperation mit Afrika sollte für die Länder Westeuropas insbesondere nicht nur Rolle für das ein Afrikaner durch ihre Politik der Sklaverei und Kolonisation begangenen Unrecht ausdrücken. Sie sollte lediglich die Wiedergutmachung und die Normalisierung der Beziehungen fördern. Das war der Hintergrund der Entwicklungspolitik Anfang oder Ende der 50er Jahre. Während die Afrikaner gute Versöhnungsgesten erwarteten, da war ja die Euphorie sogar der 1960er Jahre, als die ersten Länder in Afrika wurden, endlich mal kann man diese Geschichte abschließen und dann eine neue Ära beginnen. Also während die Afrikaner dann gute Versöhnungsgesten erwarteten, wurden sie von den europäischen Ländern vielmehr in ein kompliziertes politisches und wirtschaftliches Ordnungssystem eingebunden, das ihre Abhängigkeit von Europa aufrecht erhielt. Nun, statt die Lebensverhältnisse zwischen den beiden Kontinenten anzugleichen, hat die Entwicklungspolitik vielmehr den Club zwischen ihnen nahezu unüberwindbar gemacht. Indes verstärkt die Entwicklungspolitik nicht nur heute die Ungerechtigkeit zwischen Europa und Afrika, sondern auch soziale und wirtschaftliche Ungleichheit zwischen privilegierten und unterprivilegierten oder marginalisierten Menschen in Afrika. So wächst die Zahl der Reichen sozial und sozial privilegierten in Afrika ebenso kontinuierlich wie in Europa, also prozentual gesehen. Wenn Sie dahin sehen, da sind immer zu viele Menschen arm, aber da sind auch ein paar Leute. Sehen Sie mal, wenn 4 Menschen Millionäre in Berlin werden, 4 Menschen werden zu Millionären in Berlin. Das bedeutet, dass es ist, dann sind ungefähr 20 bis 25.000 die ärmer werden. Das ist keine linken Politik. Aber das ist die Sache. So ist genauso in Afrika, dass wenn ein Mensch auf einmal das Kapital, das Vermögen akkumuliert, beansprucht für sich selbst, das bedeutet, dass er einfach das den anderen Menschen widmet. Die Produktivität steigt nicht, bleibt stagnant. Das ist genau, was wir jetzt erleben. Mit der internationalen Wirtschaft, Finanzkrise. Parallel dazu lässt sich auch auf beiden Kontinenten eine rapide Zunahme der Mittel- und Unterschichten beobachten, die von oligarchischen und aristokratischen Oberschichten immer mehr abhängig werden. Durch die Entwicklungspolitik verstärkt sich unter Afrikanern dieses Abhängigkeitsverhältnis und vertieft zugleich die Kluft zwischen der Oberklasse und der Mittelklasse. Und die Armen sind ja sowieso absolut, total vergessen. Vielleicht noch zu ihrer Geschichte für diejenigen, die lernen wollen, wie sich die Entwicklungspolitik theoretisch auch politisch hier entwickelt hat. Lassen wir mal die Zeit, vielleicht vor der Unabhängigkeit afrikanischer Staaten 1960, sondern danach. Wie Sie wissen, sind ja viele Länder unabhängig geworden. Und dann war die Hoffnung da. Also 5-Jahrespläne sind da verabschiedet worden. Und ab danach musste man überlegen, wie man denn die Entwicklung in Afrika vorantreibt. Aber vielleicht nur historisch zu sehen, was auch mit dem Wiederaufbau Deutschlands zusammenhängt. Die Truman-Doktrin, da war damals ein Teil der amerikanischen Außenpolitik, dessen Ideologie die Eindämmung des Kommunismus hatte. Mit dem 4-Programm von Harry Truman versuchten die USA der sowjetischen Expansion in andere Länder mit großzügiger Militär- und Wirtschaftshilfe entgegenzuwirken. Große Erfolge wurden durch den Marshallplan erzielt. Die Hallstein-Doktrin kam dann später in Deutschland, kennen Sie sie ja auch. Hallstein war ja Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Da war auch die Doktrin in Deutschland die Alleinvertretung Anspruch der Bundesrepublik. Das heißt, ein Land, das die DDR anerkennt, bekommt auch keine westdeutsche Entwicklungshilfe. Und da können Sie verstehen, wie denn sich die Lage in anderen Kontinenten weiterentwickeln konnte, auf der Grundlage dieser beiden Ideologien. Nicht anerkennen der Sowjetunion, der DDR. Entweder wenn man hingeht, dann ist man auf Militärhilfe angewiesen. Was ist die Folge? Äthiopien, Kongo-Brazzaville, etc. Kommunistische Staaten haben Waffen bekommen und ihre Länder ruiniert. Die Frage ist nur, was haben dann diese beiden Ideologien, wenn sie wirklich christlich nachdenken wollen, in Afrika erreicht? Nach dem Mauerfall ist nicht mehr die DDR, ist keine DDR mehr, keine USDR, also Sowjetunion mehr. Was ist jetzt? Was sind denn die Märkte, Weltmärkte, die wieder ungleich gewichtet sind? Die Afrikaner erheben auch den Anspruch daran, Anteil am Wohlstand der Welt zu haben. Aber gleichzeitig ist auch der gleiche Anspruch, der hier erhoben wird. Und die Frage ist immer gewesen, man soll weiterhelfen und dann kam denn das Versprechen an dann auch der Industrieländer, insbesondere auch Westeuropa und der USA, 0,7% ihres Bruttosozialprodukts für Entwicklungshilfe einzusetzen. 0,7%. Was ist bislang erreicht worden? Schauen Sie mal, im Jahr 2000 habe ich hier die Zahl. Anteil der Entwicklungshilfe am Bruttosozialprodukt. In Deutschland, nach allen Bemühungen, hat Deutschland 0,27% erreicht. Noch nicht mal die Hälfte von dem Versprochenen. Ich sage nicht, dass man Geld geben soll, aber die haben versprochen. Und sie sind noch nicht mal zur Hälfte gekommen. Frankreich, trotz aller Kolonien in Afrika, ist noch bei 0,32%. Hat auch selbst noch nicht die Hälfte erreicht. Italien, Großbritannien, Rosa Kolonialmacht ist genauso wie Frankreich 0,32%. Italien 0,13%. Immerhin, Japan ist bei 0,28%. Also die sehen ja selber, die Amerikaner, die US-Amerikaner, die Großen 0,1%. Und jetzt ist jetzt im Jahr 2000, wo dann, was Sie immer hören, die Millennium-Ziele der UNO definiert. Damals, dabei hat man beschlossen, bis zum Jahr 2025, Sie sind ja wieder die Säule, das ist nicht mehr so weit, so lang, das zu erreichen, Halbierung der Armut, aber jetzt haben wir die internationalen Finanzkrise, Halbierung der Armut, das heißt, wenn es in Afrika beispielsweise, sagen wir mal, ja, 400 Millionen Arme gibt, dann sollte es im Jahr 2050 weniger 200 Millionen. Gut. Verbesserung der Regierungsführung, Stärkung der Demokratie, Dezentralisierung der Verwaltung, Achtung der Menschenrechte, alles das muss man machen. Bis zum Jahr 2025. Und die Zeit vergeht schnell. Man muss Krisenprävention dort machen und Krisen beseitigen in allen Regionen. Aber ich weiß noch nicht, ich habe heute die Nachrichten noch nicht mitgehört, ob die Kriege da jetzt schon vorbei sind. Die Bekämpfung von HIV und AIDS. Die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft, Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und die Diversifizierung der Ökonomie. Ja, wunderbar. Damit auch in Afrika Produkte hergestellt werden, die wettbewerbsfähig sind auf dem Weltmarkt. Erhalt und nachhaltige Nutzung natürlicher Lebensgrundlagen. Die Stärkung der Position der Frau, von Frauen. Und die Förderung der regionalen Kooperation. Aber was ich Ihnen sagen wollte, die sind Millennium-Ziele vom Jahr 2000. Ich habe Ihnen vom Panafrikanismus erzählt. Es gab in Manchester, heute in England, den letzten, also größten, man nannte 5. Panafrikanischen Kongress. Und dort wurden alle diese Maßnahmen beschlossen. Dass es gibt nichts Neues, was diese Leute in Afrika selbst noch nicht beschlossen haben. Und es gab auch zu ihrer Erinnerung 1980 aus der Initiative von afrikanischen Ländern selbst den sogenannten Lagos-Plan. Lagos war die damalige Hauptstadt von Nigeria. Die Hauptstadt ist hier verlegt worden nach Abuja. Man nannte Lagos-Plan. Wenn Sie das lesen, vielleicht haben Sie hier in der Bibliothek, finden Sie alle Maßnahmen, die Sie erdenken können. Alle Strategien sind drin. Das Problem, man kritisiert immer zu Recht vielleicht, was haben Sie denn erreicht? Sie haben nichts getan. Das stimmt. Diese Menschen waren faul. Politiker, Ökonomen, etc. Nur, die Leute, die Ihnen helfen wollten, was haben Sie denn dazu beigetragen? Das ist die Frage. Jetzt kommt nochmal ein letzter Punkt, der sehr wichtig ist für Sie auch. Mit dem Aufkommen dann Südafrikas entstand ein neues Selbstbewusstsein seiner Eliten, also Südafrika. Ha. Die aus Dankbarkeit für die Solidarität zu Seiten der Apartheid zur Entwicklung ihrer Kontinent beitragen wollen. So ergriff dessen Präsident Thabo Mbeki die Initiative, die Afrika-Renaissance als neue Ideologie ins Spiel zu bringen. Damit wurden die Hoffnungen verknüpft. Sein Amtskollege aus Nigeria, Olusegun Obasanjo, legte im Januar 2001, ein Jahr nach dem Konzept der afrikanischen Renaissance, sein Konzept auch für das Millennium in Afrika allein vor. Abdoulaye Wade aus Senegal, er ist noch Präsident in Senegal, trat mit seinem Omega-Plan auf. Abdul Aziz Bouteflika aus Algerien hat einfach auch sein eigenes Programm für die Einwirkung Afrika erarbeitet. Können Sie nachlesen, steht alles drin. Muammar Gaddafi lieferte die Charta, damals war er Präsident der Afrikaner, also der Organisation der afrikanischen Staaten, die neue Charta der neuen, also der neuen Afrikanischen Union. Das hat die OAU, wurde abgelöst und in Afrika-Union umgewandelt. Aus allen diesen Papieren, diesen Programmen der Präsidenten etc. ging im Oktober 2001 die Idee der neuen Partnerschaft für afrikanische Entwicklung, Nepal, als politische Kategorie hervor. Deren Ziele sind die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die Demokratie, die Menschenrechte, den Frieden, das gute Regieren, das Governance, Good Governance zu fördern. Und vor allem die Nepal wollte und möchte immer noch jedes Jahr 7% Wirtschaftswachstum in jedem afrikanischen Staat erreichen. Natürlich, dass die Nepal das gemacht hat, war immer mit der Hoffnung verbunden, wenn wir ein eigenes Entwicklungspotenzial vorlegen, dann bekommen wir die Unterstützung von den reichen Ländern im Westen. Damit Sie verstehen, warum auch der Bundespräsident sich dafür engagieren wollte. Aber fragen Sie denn die Verantwortlichen in allen Ländern, wie viel Mittel hat man denn für die Nepal bislang zur Verfügung gestellt? Nicht, dass die Nepal nicht macht, ich kritisiere auch die Nepal in Afrika, aber nicht in Europa. Sondern was macht man denn? Man wollte, dass die Afrikaner doch ein Programm entwickeln, erarbeiten, die haben gemacht. Dann lässt man sie im Stich. Man kann nur sagen, summa summarum, dass die afrikanischen Länder eigentlich vielleicht viel bislang aus der Geschichte der Vergangenheit gelernt haben. Aber die Frage bleibt immer noch, wenn nach 50 Jahren Entwicklungspolitik die westliche Hilfeleistungen nicht zur strukturellen Transformation der afrikanischen Volkswirtschaft beigetragen haben, nicht mal zur Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung, was dann? Ich kann Ihnen nur sagen, was notwendig ist, erstmal die Auseinandersetzung, kritische Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus in Afrika soll dann Bestandteil der europäischen Geschichte werden. Die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit soll verbunden sein mit der Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit in Übersee. Die Ablösung der eurozentrischen Ideologie, die die Menschheit spaltet, durch einen universellen Geist der Annäherung und Versöhnung der Völker. Das ist, was wir wollen heute. Eurozentrismus bringt uns nur auseinander. Wir brauchen einen Geist, der die Völker zusammenbringt. Und anstelle der ideologischen Entwicklungspolitik sollen neue partnerschaftliche Beziehungen aufgebaut werden, die zwischen Institutionen vielleicht geführt werden, die die gleichen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Interessen verfolgen. Was ist denn damit gemeint? Ich habe auch mal dem Bischof Huber der evangelischen Kirche gesagt, wenn Sie irgendwann, irgendwo in Afrika oder sonst wo sind, arbeiten Sie mit den Partnerkirchen zusammen, nicht mit dem Präsidenten. Es geht nicht. Das Miserio oder Brot für die Welt mit einer Regierung in Angola zusammenarbeiten. Sondern Sie sollen Ihre Partnerorganisation dort aussuchen und mit Ihnen gemeinsame Ziele erarbeiten und überspielen. So sollen auch die Staaten auf staatlicher Ebene zusammenarbeiten. Sie als Studenten, wenn Sie dort etwas helfen wollen, arbeiten Sie auch mit Instituten in Afrika, studentischen Organisationen. Sie werden sehen, dass Sie vieles noch erreichen werden, als immer jeder, der dahin geht, will gleich einen Freund haben, der Minister ist. Nein, bleiben Sie auf Ihrer Ebene, Sie werden viel erreichen. Das ist, was Sie jetzt gemeint haben. Gleichwertige Partnerschaft zwischen Menschen, die die gleichen Interessen verfolgen. Unternehmen mit Unternehmen, nicht Unternehmen mit dem Staat. Ich habe noch nie verstanden, dass hier die Unternehmen nur jetzt, weil sie in die Krise geraten sind, die wollen keinen Staat, kein staatliches Eingreifen in ihr Geschehen. Aber sobald sie nach Afrika gehen, ist der Vorstandsvorsitzende mit einem Präsidenten. Was soll denn das? Vielen Dank für Ihre Interesse. So, Sie dürfen Ihre Fragen stellen, wie Sie mögen, kommentieren, aber die Liste anmachen, damit ich Ihre Geschichte auch mal sehen. Ja, bitte. Wir können wirklich nicht behaupten, dass Sie alles verstanden haben. Als wir Kinder waren, haben uns immer die Lehrer gefragt, wenn Sie nicht verstanden haben, sagen Sie mir, was Sie nicht verstanden haben. Dann würden Sie, ja, bitte. Also meine erste Frage ist, kann es überhaupt Entwicklungshilfe geben oder eigentlich vom Prinzip der Verweigerung Reparaturzahlungen zu machen und wollen dann aber stattdessen Entwicklungshilfe machen. Widerspricht sich das nicht vom Prinzip her? Also solange ich das als Entwicklungshilfe tituliere, kann das gar nicht Entwicklungshilfe, also kann das nicht eine erste Partnerschaft sein, weil das ja eben die Forderung nach Reparaturzahlung ausschließt. Das stimmt. Entwicklungspolitik ist schlecht. Okay. Das ist, was ich behaupte dann. Man sollte den Begriff abschaffen. Und stellen Sie mal vor, wenn Sie, da ist genau Ost-West heute in Deutschland, es ist eine Terminologie, wenn Sie sie benutzen, in Halle, in Wittenberg, da werden Sie dort weggejagt. Ich habe das erlebt, auch bei Konferenzen. Versus Kollegen, auf die wollte niemand hören. Da war die Arroganz, Besserwisserei. So ist dann im Prinzip, kann man sowas nicht als Entwicklungshilfe leisten. Sondern, wenn wir Partnerschaft haben wollen, wir können da vielleicht Beispiele, vereinfachen wir mal die Diskussion. Wenn Sie eine Frau heiraten, heute habe ich einen Anruf während der Vorbereitung bekommen, von einem Mann, der Bankdirektor war in Frankfurt, und hat jetzt seinen Job verloren, weil er verantwortlich war, mitverantwortlich war für die Wirtschaft. Dann rief er an und sagte, ja, unglaublich, so eine nette Überraschung. Ja, ich habe eben nach ihrer Nummer gesucht. Seit 15 Jahren habe ich ihn nicht mehr gesehen, natürlich, ab und zu mal im Fernsehen. Aber seine Frage war nur, er will nur etwas von mir verstehen. Seine Frau hat ihn verlassen. Wie ist ein Philosoph sowas deutet? Sie werden lachen. Ich habe ihn gefragt, das ist interessant, aber sagen Sie mir erstmal, wo kommt Ihre Frau her? Ja, das ist eine gute Frage. Meine Frau kommt aus Uganda. Die waren alle glücklich miteinander bislang. Dann waren sie wirklich nicht glücklich. Überlegen Sie mal, wenn Sie diese Frau auch damals noch geheiratet haben, mit der Intention, eine Sklavin hier zu unterhalten. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie die Macht verloren haben, dass die Frau abhaut. Wie umgekehrt auch bei, genau bei Ihnen. Jetzt haben Sie nicht mehr die Macht. Und Sie verstehen, jetzt sehnen Sie sich nach Geborgenheit, Zuneigung. Vielleicht das haben Sie nie gemacht. Deshalb überlege, wie oft haben Sie mit Ihrer Frau die schönen Stunden am Abend verbracht. Das ist richtig. Also wenn Sie diese Fragen geklärt haben, dann dürfen Sie miteinander weiterreden. Aber im Prinzip, wer als aus Privatinteresse eine Partnerschaft eingeht, darf sich nicht wundern, dass diese Partnerschaft irgendwann mal kaputt ist. So ist denn, Interesse ist nicht verboten. Nur die Entwicklungspolitik war auf Wiedergutmachung bedacht. Die Verantwortung für die koloniale Schuld. Ich habe hier, gibt hier eine Art Bonne-Aufruf, hier Entwicklungspolitik erneuern. Ich habe denen neulich gesagt, diese Lügereien sind nicht schön. Machen Sie sowas nicht mehr. Die Deutschen machen Entwicklungspolitik jetzt mit, ohne zu wissen, was die Franzosen und Engländer damit meinen. Bei ihnen ist klar, die haben diese Länder ausgebeutet. Und die Präsidenten, Verantwortlichen in Afrika, wenn sie kommen, dann sagen, sie haben uns kolonisiert. Gebt uns Geld. Dann sagen die Franzosen, okay, nimm das Geld. Die benutzen das auch als Waffe. Ein Deutscher kommt und weiß nicht, wie die Spielregeln da sind. Da wird wieder gut machen. Und natürlich sind auch die Reparationsforderungen, von denen sie sprechen, dann werden sie zurückgestellt. Solange der Präsident nach Paris kommt und kehrt zurück mit einem Koffer, voller Schein, dann sagt er, gut, nächste Woche. Also deshalb, Partnerschaft, das meine ich. Wenn Sie jetzt als Studenten, sagen Sie mal, mit der Universität von Kampala, ein Institut, irgendein Institut zusammenarbeiten wollen, wer verlangt etwas von Ihnen? Niemand. Sie sind doch Studenten, die mit Studenten zusammenarbeiten wollen. Aber sobald der Präsident von Ihrer Universität mit auf dem Boot ist, dann sind die Forderungen anders. Ja. Also ich denke, es gibt ja auch positive Beispiele, wie Entwicklungszusammenarbeit funktionieren kann, halt ja, zwischen europäischen Staaten und afrikanischen Staaten, wie die Osmanen zum Beispiel oder so weiter. Aber die sind halt leider sehr, sehr wenige. Und ich denke mal, da kann man auch anknüpfen. Was auch wieder angesprochen wird, ist die Angabenventionen, die halt natürlich sehr viel kaputt machen und Sachen, die die Afrikaner zum Beispiel diesen Kostenvorteil haben gegenüber den Europäern, als praktisch damit vernichtet werden. So viel die Wirtschaftskraft oder einfach Potenzial vernichtet wird. Also ich denke mal, das Ganze ist so ein komplexer Zusammenhang, ja, was ein normaler Mensch nicht verstehen kann. Und ich denke auch, dass teilweise die Intention von vielen Institutionen oder der BLZ oder auch Organisationen ja eigentlich gut ist, aber die sehr, sehr wenig Macht innerhalb dieser Strukturen in Deutschland, innerhalb der politischen und wirtschaftlichen Strukturen haben, dass sie was auswirken können. Und deswegen denke ich, dass halt ja wir an der Basis Studenten extra sehr, sehr wichtig sind und wie Sie gesagt haben, das Wichtigste, dass man zusammenarbeitet mit dem Netzwerk. Und es ist sehr schade, dass auch hier wir untereinander ein ganz, ganz unausgeprägtes Netzwerk haben, in dem wir zusammenarbeiten. Ja. Also, das ist auch eine. Da sind nicht zwischen den Universitäten vernetzt, weder zu anderen Ländern, das gibt gar nichts mehr. Ja, das ist, deshalb müssen wir anfangen und weitermachen. Ja. Aber nur zu unserem Beispiel Botswana. Die dürfen aufpassen, Länder zu loben, weil der Politiker gesagt hat, ein Land ist gut. Alle Länder, die sie in Afrika kennen, zum Beispiel Zimbabwe. 1980, das war das Modell. Ah, Zimbabwe. Der Mugabe hat manchmal sogar in Deutschland gesehen, hat man ein Interview von Harare aus. Also deshalb müssen sie in dem Fall immer vorsichtig sein, ein Land ist in der Mode, mal ist es Ghana, mal ist es Kamerun, mal ist Botswana, mal ist Malawi, etc. Und dann ist wieder dieses Land nicht. Ein Land, das im Wohlstand ist oder in Entwicklung, im Werden, das werden wir erst nach Jahren feststellen. Und diese Leute müssen sagen, es geht uns gut. Aber nicht von außen. Aber wichtig nur für sie, Netzwerke, dass sie wirklich auch versuchen, einfach so Exkursionen, nicht wie sie oft machen, dass man Tourismus macht, tatsächlich, dass sie lernen. Ich habe jetzt einen Student von Ihnen, der hat den Bachelor hier gemacht. Jetzt nach Kamerun geschickt, damit dort ein Praktikum macht, weil er noch viel, viel geredet hat. Natürlich habe ich gesagt, okay, ich schicke dich dahin und er macht Praktikum jetzt beim Oberbürgermeister der Stadt Douala. Ich habe zu dem Oberbürgermeister gesagt, jetzt müssen Sie dem Studenten was erklären. Warum es Ihnen nicht gelingt, zum Beispiel mit Ihnen, wo kommt das Geld her von den Kommunen? Weil das lernen Sie auch nicht hier, weil keiner von Ihnen zuhören, wo wir haben. Also ich gebe ihm diese Chance, damit er morgen eine richtige Experte von Afrika wird. Er lernt, wie er wirtschaften kann, wie erzielen die Kommunen ihre Mittel. Und was machen sie mit diesen Mitteln? Warum sind die Straßen kaputt? Auch vor der Kommune, vor dem Gebäude. Und der Bürgermeister kann sie nicht sparen. Und ich habe den Bürgermeister gebeten, die Fragen zu beantworten. Und der Junge muss das dokumentieren. Wenn er zurückkommt, will ich es auswählen. Das ist ein Beispiel, dass man so helfen kann. Er ist sogar am Flugzeug, ist er gelandet aus Angst, etc., etc. Hat man ihn sogar vom Flugzeug abgeholt. Damit er mir jetzt sind sie hier, sie müssen toll arbeiten, etc. Und das ist ein Beispiel, um zu sagen, das funktioniert auch. Aber ich möchte, dass die Studenten dasselbe aus eigener Initiative. Ich kann auch helfen, wenn sie ein Land lieben, sagen, ich möchte gerne nach Uganda, ich möchte gerne nach Botswana, etc. Dann kann ich individuell helfen, dass sie wirklich das dort realisieren, was sie realisieren wollen. Aber nicht im Auftrag irgendeiner dubiosen Firma oder Institution. Machen Sie das hier, eine Exkursion, dass ich sage, jetzt wollen wir wirklich eine richtige Bildungsreise. Dann sind Sie in einer Stadt, vielleicht in einem Land, 3 Monate lang. Sie reden mit den Menschen und Sie versuchen dort auch, vielleicht, wenn Sie wollen, mit wenigen Mitteln auszukommen. Da werden Sie sehen, wie einfach oder schwer das ist. Aber nicht, dass Mama oder Oma ab und zu mal 100 Euro schickt. Damit sie auch dort in Not geraten, dann sehen sie, unter welchen Bedingungen die Studenten das auch auskommen. Ab und zu mal ohne Geld. Dann gehen sie zu irgendeiner unbekannten Oma, sagen Oma. Also. Ja. Ja. Persönliche Entwicklung von wem? Nee, wie ganz persönlich Entwicklung lesen wir, ob sie das mit wirtschaftlichem Wachstum gleichsetzen oder ob sie es anders lesen wir, das ist mein Ziel. Nee, ich würde nicht sagen Wachstum. Da haben Sie recht. Wir haben mal einen Philosophenkongress vor 10 Jahren gehabt. Dann hatten wir da einen Nicht-Philosophen eingeladen, nämlich Ulrich von Weizsäcker. Der hat ja das Wuppertal-Institut für Klima etc. gegründet. Er sollte über Wachstum reden. Also, aber war für uns wirklich als Philosophen interessant. Weil keiner von uns kann verstehen, wenn man sagt, etwas wächst, wie ein Baum. Der Baum bleibt irgendwo stehen. Und dann war für uns gut, Weizsäcker zu hören, dass er sagt, genauso wie wir dachten. Bäume wachsen, hören auf, vielleicht sterben ab, dann gibt es einen Nachwuchs. Ich sehe das. Wenn man sie pflegt, dann gibt es nachwachsende Bäume. Aber wenn die Umgebung dort ist, dann ist das Wüste. Und das meine ich auch. Dieses Wachstum, natürlich im ökonomischen Sinne, das immer 1%, 2%, etc., da ist verblüffend, wenn man wirklich kein Wirtschaftswissenschaftler, also dogmatischer Wirtschaftswissenschaftler ist, dass man daran glaubt. Ich will Ihnen nicht unterstellen, dass Sie keine Wissenschaftler sind. Die Wirtschaftswissenschaftler, Sie müssen das machen, was Sie machen. Aber für sich ist ein Wirtschaftswachstum mit Entwicklungspolitik, das ist genau, was die Afrikaner hier gemacht haben. Jedes Jahr 7%. Ich habe auch die Länder erlebt, die haben manchmal 13% im Jahr gemacht. Aber die Lebensbedingungen der Menschen wurden nicht besser. Nur die Zahlen waren schön. Aber die Armen von gestern waren immer noch arm heute. Verstehen Sie, was sie denn... Ja, ja. Also, wenn Sie mich persönlich nur fragen, dann müssten wir aus der, vielleicht aus unserem Spektrum heraustreten, dann sagen Sie mir, erstmal Berichtsentwicklung und Fortschritt. Sie werden in dem Fall manchmal als Synonyme verwendet. So ist auch gemeint. Wenn wir sagen aber Fortschritt, nehmen wir das. Ein Schritt nach vorne. Ein Schritt nach vorne kann für den anderen einen Schritt nach hinten bedeuten. So wie der Kollege Nietzsche sagt. Wir machen Schritte nach vorne und dann sagt er, wohin zu Hölle. Das heißt, wir können wirklich nach vorne wieder Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Dann plötzlich sind sie da im Meer, versinken sie. Also deshalb würde man sagen, Entwicklung, was sie sagen, das irgendwas, so wie hier ein Baum wächst. In dem Fall, Entwicklung ist so, dass man sieht, aus etwas, aus einem Nicht, wird etwas. So ist mein Gemein. Das war hier ein Feld, oder das war da nicht Busch, und dann plötzlich kommt man nach Monaten, ist da ein Erdnussplantage. Oder sie gehen jetzt nach Äthiopien, da regnet es nicht 10 Jahre lang, dann kommen die Leute auf die Idee, irgendwie künstliche Regen herbeizuführen. Sie können bewässern und dann ist da eine Maispflanzung entstanden. Dann sagen wir, komm, was wächst da hier? Das ist wie eine Entwicklung. Aber diese Entwicklung will nur sagen, der Begriff Entwicklung als solcher können wir nicht ökonomisch so deuten. Aber wenn Sie ihn philosophisch reflektieren wollen, dann sagt man entweder lieber Fortschritt als Entwicklung. Weil da kommen wieder sogar evolutionistische Kategorien mit ins Spiel. Wenn das man sagt, was ist überhaupt Leben? Dann kommt wieder alles wieder zur Sprache. Okay, wenn Sie sagen, etwas entwickeln, natürlich, dann sagt man also, es ist aus einem anderen Vorgang hervorgegangen. Wie ein Baby aus dem Bauch oder der Bauch aus Sperma. Dann ist da irgendein Entstehen gewesen, das immer zu einem Werden, immer wird, immer ein Werden, Werden, Werden als Entwicklung. Dann sind das Stufen der Welten, auch unterschiedlich, könnten wir so machen. Aber es muss immer irgendwie trotzdem eine Fiktion von einem Anfang geben. Wenn wir sagen Anfang, wie jetzt bei Kindern, ist entweder Schwangerschaft, beispielsweise, oder Sperma von einem Mann oder vom Labor, ich weiß nicht, wie nennt man das, vom Labor, dann können wir sagen, was hat denn eigentlich auch Sperma hervorgebracht? Und alles das bringt dann unsere Diskussion durcheinander. Deshalb sagen wir, entweder wenn man Entwicklung, dann lieber sagen wir entweder ökonomisch, dann überdenkt man in ökonomischen Kategorien. Nämlich, dass man sagt, das Bruttosozialprodukt, mit das Einkommen sind so gewesen, aber die Lebensbedingungen der Menschen werden nicht besser. Aber die Zahlen immer höher. Entschuldigung, das Sie sehen zum Beispiel die Leute, die in Deutschland heute 5.000 Euro verdienen, haben vor 20 Jahren 2.500 Euro verdient. Und die lebten viel besser als mit 5.000 Euro. Wenn wir weiter helfen wollen, dann wäre es sinnvoll, dass wir nach Afrika fahren und dort mit Studenten auf einer Schule zusammenarbeiten. Aber ist nicht, ist das denn wirklich der richtige Ansatz, helfen zu wollen und dort dann dahin zu fahren? Also ist dann, ist das total in diesem genau diesen kollegialen Deckweis drin und ja. Nein, die dürfen nicht helfen. Ich sage von Partnerschaft. Das ist genau der Fehler, den er wieder begeht. Das heißt, die betrachten immer noch den Afrikaner als jemand, den man immer helfen soll. Ich habe doch auch viel. Nein, ich habe von Partnerschaft nicht helfen. Die Leute, die in gleicher Interessen verfolgen, arbeiten zusammen. Sie bauen eine Pizza zusammen, es können auch Leute aus Afrika, die hierher kommen, helfen, wenn sie so verwenden oder bauen an der Kirche mit, etc. Das heißt, sie können, wenn sie glauben, dass sie vielleicht dort Partner finden, Menschen, die so denken wie sie, sie können sie nicht hier finden. Dann gehen sie dort als Studenten, sie beobachten, dann lernen sie eine neue Kultur, können das meine ich hier in dem Sinne. Dann können sie wirklich Partner dort finden. Leute, mit denen die zusammen eine Beschäftigung können sie dort selbst entwickeln. Dass indem sie arbeiten und Geld verdienen, in dem Fall helfen sie anderen mit. Nicht weil sie Afrikaner sind, sondern helfen sogar den Leuten in Deutschland, indem sie ihre Steuern hier in Deutschland bezahlen. Dann gibt es auch weniger Armen in Deutschland. Ja? Aber kann es denn eine gleichberechtigte Partnerschaft überhaupt geben, auf gleicher Ebene zwischen einem weißen Studenten und einem schwarzen Studenten in Afrika? Nee, das ist gut, dass du diese Frage stellst. Alles mit Eurozentrismus. Die Zweifel, da müssen viele denken, die Zweifel an der Fähigkeit. Die unterstellen sogar, oder ich würde mal sogar sagen, die unterstellen einfach ihren Landsleuten. Also diese Unfähigkeit, an den Menschen zu lieben. Wenn, was sie nicht können, es kann sein, dass sie wirklich sich selbst damit schwer tun, einen Freund zu haben, der nicht blond oder nicht wo sie aussieht. Aber es gibt Leute im Raum, die haben dieses Problem. Und sie dürfen nicht pauschalieren. Das ist denn das Problem. Jemand, der kein Problem hat, mit allen Menschen umzugehen, wenn er in Afrika ist, innerhalb von 2 Minuten hat er Freude. Ja, was ist gleichberechtigt? Das ergibt sich von selbst. Aber es gibt auch, wenn er seine eigene koloniale Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet hat, das weiß man, die fällt dahin. Die koloniale Vergangenheit wird so aufgearbeitet. Du wirst das Verhalten. Stellen Sie mal vor, wenn ich hier in Deutschland lebe, ich teile gerne auch mein Wissen mit Ihnen. Mit meinen Studenten etc. Mit Leidenschaft. Ohne das zu bedenken, ich habe noch nie, mir ist wirklich nicht bewusst, nur wenn sie anfangen Fragen zu stellen, dass sie anders aussehen. Aber in dem Fall sind nur Hörer, Studenten, liebe Menschen von mir, mit denen ich rede. Mit der gleichen Anstellung. Müssen sie einfach sagen, so wie wenn sie Fußball spielen, dann haben sie Partner, mit denen sie Fußball spielen. Und dann ergibt sich ihnen ein Verhalten, mit dem sie sich identifizieren können. Und das zeigt sich, die Freunde zu sehen und sagen, ah, super, aber wenn viele so denken wie sie, genauso wie dort, dann haben sie gemeinsam was erreicht. Aber nicht mehr glauben, ich weiß, kann ich wirklich einen schwarzen Freund haben? Und was ist das schwer? Das ist nicht schwer. Da sie dann diese falsche Erziehung diesen Menschen bekommen. Ja. Ich wollte noch einen kleinen Kommentar machen, was Sie dazu gedacht haben, schon. Das Entwicklungspolitik, das ist ein dauerhafter Brenner, ohne Ende. Ich vergleiche meinen Kommentar mit einer Entwicklung eines Kindes. Vater und Mutter begleiten ihren deutschen oder Brettersten in eine Entwicklung. Sie haben Absicht, wenn sie das tun. Und Entwicklungspolitik hat sehr wenig Absicht. Diese Absicht, die sie ausgelegt haben, baut sie auf einen Weg in Abhängigkeit. Und welche Eltern freuen sich nicht, wenn das Kind das erste Mal aufsteht. Das stimmt. Die ersten Schritte macht. Gerade wenn es wächst und zuwächst und wächst und letztendlich seine Schuhe selber anzieht, seine Hose selber anzieht, aufräumt. Diese Entwicklung von den Eltern mit einer Absicht, dass er selbstständig wird. Ja, richtig. Dass auch der Kind etwas wird. Das ist gut. Und die Entwicklung des Kindes, die ich beobachte, auch Länder hier in diesem Land, hat diese Absicht nicht, dass wir helfen, wenn wir helfen, Kinder leben wir nicht irgendwann selbstständig, sondern wie Sie eben genau hingewiesen haben, dass diejenigen, dass man immer abhängig bleibt, damit man manipulieren kann. Das ist das Problem, mit dem wir zu tun haben hier. Das ist und das ist nicht so wichtig, dass Sie an die junge Generation appelliert haben, tun Sie nicht weiter so. Sondern überlegen Sie mal, wie Sie damit umgehen. Also diese Haltung, diese Absicht, was ich mit meinen Kindern, mit meinen Sorgen, mit meinen Töchtern habe, auch mit meiner Oma, wenn jemand krank ist. Weil wenn die sagen Kind, auch wenn die sagen Kind, weil dann verstehen sie wieder falsch. Kind und Opa, dann denken sie immer, die Europäer sind die Eltern und die Kinder, Afrikaner Kinder. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn jemand krank ist, Opa, Papa selbst, man pflegt ihn irgendwann mal bis mit Hoffnung damit verknüpft, dass er endlich wieder aufsteht. Und auf eigenen Beinen steht. So ist es. Eigenständigkeit. Dem kann ich nur zustimmen. Ja, die sind hier 2, 3, 4, 5, also fangen wir hier 1, 2, 3, achso. Ja, genau. Das ist es. Wenn Sie ein Bewusstsein haben, dass ich das etwas verändern müsste oder sollte, weil er sozusagen die letzten 50 Jahre auch die Partnerschaft geprägt hat und auch diese Nehmermentalität entstanden ist und auch mehr dabei gekommen und ich nutze mir und ich nehme oder so, also sollte da auf der Seite auch etwas passieren und kann das passieren. Richtig, deshalb sagen wir, wir können das nicht so beurteilen. Wenn Sie diese Reise hier machen, 3 Monate, 6 Monate von mir aus, Sie kommen, Sie gehen dahin, dann kommen Sie auch ein paar hierher. Dann werden Sie sehen, ob da Gemeinsamkeiten feststellbar sind. Sie verlieben sich auch, Sie können sich in einen Jungen verlieben. Aber wenn Sie merken, dass er nicht die gleichen Interessen verfolgt, was machen Sie? Gehen Sie auseinander. Sie sind nicht gezwungen, mit den Menschen in Afrika zusammenzuleben. Machen Sie das nur, wenn Sie wollen. Ein Mädchen gefällt Ihnen nur, solange die tut, dass Sie auch für richtig halten. Sonst geht man immer auseinander. Das ist was man nicht Gleichberechtigung, aber das ist Gleichwertigkeit. Das sind immer gleichwertige Partnerschaft. Ich wie ich. Wir verfolgen das gleiche Interesse, dann können wir uns vertragen. Darum geht es ja. Aber nicht um jeden Preis. Dann muss man sich scheiden lassen. Ja? Denn vor Samstag war ja in der vorletzten Veranstaltung gewesen und er hatte die Position, dass es keine Zusammenarbeit geben sollte zwischen Europa und Afrika und dass es einfach, sich Europa und Afrika quasi trennen sollten. Ich kenne ihn erstmal nicht. Erstmal, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich habe auch noch nie von ihm gehört. Deshalb kann ich schwer sagen, ob er so gemein hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand so eine Behauptung aufstellen kann. Vielleicht war ihm eine Ironie. Weil manchmal muss man aufpassen, dass jemand wirklich sarkastisch argumentiert. Natürlich, dass man sagt, Partnerschaft oder Freundschaft, reden wir bitte in dem Fall Freundschaft. Ich lebe seit 25 Jahren in Deutschland. Länger als manche von Ihnen hier. Stellen Sie mal vor. Das heißt, wenn ich Ihnen etwas sage, dann weiß ich auch, wovon ich rede. Ich wurde als Student in München erstmal von einem Mann eingeladen. Er sagt zu mir, wir haben uns da unterhalten. Nein, unglaublich. Na, kommen Sie mal zu uns heute Abend. Ja, ich sage, wunderbar. Was ist da? Oh ja, ein kleiner Abendbrot. Gut. Ich als Afrikaner wusste, wenn man zum Essen eingeladen wird, dann muss man fasten. Es gibt dort viel zu essen. Ich habe tatsächlich nichts gegessen. Ich gehe zu dem Mann und seine Frau, auch wunderbar. Da redet man da stundenlang. Ich habe Hunger. Ich sehe nicht, dass man den Tisch stellt. Dann irgendwann mal, was bringt die Frau? Eine Gurke. Wollen Sie Gurke? Naja, da ich Hunger hatte, habe ich gesagt, ja, ich esse Gurke, ich habe zwei Stücke Gurken. Ich habe gedacht, vielleicht ist wie eine Vorspeise. Ich schaue auf die Uhr, ist schon 20.30 Uhr, sage, kann doch nicht wahr sein. Dann habe ich gesagt, ich habe etwas vergessen in meiner Wohnung, muss schnell nach Hause. Eigentlich, ich wollte nur schnell irgendwo hingehen, um was zu essen. Also, Sie sehen ja, mit der Zeit habe ich es gelernt. Wenn ich eingeladen werde von einem Europäer, wenn er nicht sagt, komm zum Essen, dann gibt es kein Essen. Aber wenn Sie von einem Afrikaner eingeladen werden, meine Freunde wissen ja, wenn Leute zu mir kommen, egal wann, sie wissen, dass sie nur zu essen bekommen. Obwohl sie Europäer sind, aber sie wissen schon, wenn sie bei mir sind, gibt es mehr zu essen. Und das ist hier nicht mehr selbstverständlich. Also so kann man sich umstellen, wenn Sie mit dem Ort durch beobachten, muss man ja alle wortwörtlich lernen, einfach beobachten, wie die Menschen leben, dann sehen Sie, wer kann mein Freund sein, wer kann meine Frau werden, wer kann mein Mann werden, also so ungefähr, Sie sehen, ja, er kann sehr gut tanzen, aber das Tanzen ist doch zu wenig. Er ist lustig, der Paul. Ja, aber ist nur lustig, was passiert dann? Wenn man nicht mehr lustig ist nach zwei Wochen. Also deshalb ist es wichtig, dass sie immer miteinander, die sind homo communicans. Der Mensch ist ein kommunizierendes Wesen. Und ich habe in Trier vorige Woche gesagt, der heutige Mensch ist ein heterokulturelles Wesen. Die verkörpern verschiedene Kulturen im Leben. Sie denken immer, sie wären Europäer. Nein, gar nicht. So wie sie da leben, sie erinnern mich an meinen Neffen. Er trägt sie nicht den Hut wie sie und lächelt wie sie. Er macht alles wie er. Also wenn sie jetzt in Kamerun würde, würde ich einfach mal einen Jungen nennen. Dann sehen Sie, also so ist das alles, ist einfach. Freundschaft, Partnerschaft können Sie, aber bitte schön, bedenken Sie, dass immer die gleichen Interessen feststellen. Aber Sie haben jetzt vorher quasi an die Herrschenden appelliert, dass Sie doch umdenken sollten. Aber sehen Sie da im Moment irgendwie eine Möglichkeit? Ist das also Umdenken eigentlich nicht gemeint. Ich wollte Sie, ich habe gesagt, Sie sind, gehören nicht dazu. Aber in Zukunft gehören Sie dazu, wenn Sie nicht aufpassen. Ich will nur damit sagen, die Bücher, die sie lesen, die verderben sie. Die Filme, die sie anschauen, die verführen sie. Also wenn sie nicht von ihrer Vernunft Gebrauch machen, kann es passieren, dass sie einfach auch mit Klischee denken, vorgehen, ohne zu bedenken, dass sie anders werden können, dass sie was machen. Ich wollte eigentlich fragen, also die imperialistischen Interessen sind ja immer noch da an den Ressourcen. Also weil Sie gesagt haben, man müsste umdenken, aber sehen Sie da irgendwie... Ja, also schauen Sie mal, Sie sind... Bitte, wir haben ein gutes Beispiel in Deutschland. Die ehemalige DDR war ein sozialistisches Land. Dieses Land wollte kein imperialistisches Interesse. Die sind doch auch blond wie Sie. Aber sie waren nicht auf Kapitalismus bedacht. Nur man kann auch die Menschen dort verderben, indem man ihnen zeigt, Geld etc. Was machen die heute in Dresden? Die jagen auch dem Geld nach. Vor 30 Jahren war das nicht der Fall. Wer wollte unbedingt ein Mercedes in der DDR kaufen? Er ist doch Deutscher. Aber heute, der Russe wollte kein Mercedes fahren. Heute wollen die reichsten Männer der Welt. So, der Mensch ist verderblich. Deutsche Leute gibt es in Afrika. Und sie finden auch ihre Partner hin. Aber sie, wenn sie nicht so denken, das was ich meine, dass sie glauben, es gibt alternative Lebensformen. Also Lebensformen der Bescheidenheit. Der Zufriedenheit mit dem, was man hat. Dann finden sie genauso Menschen dort in Afrika, die sagen, ich begnüge mich mit dem, was ich habe. So ein Mensch kann ihr Mann werden. Dann sind sie klug. Aber wenn sie nur sagen, hey, ja, Mercedes, ein Luxus, drei Wohnzimmer, das geht nicht mit jemandem, der nur 150 Euro im Monat verdient. So ist denn hier gemeint. Nicht nur Imperialismus als solcher, das ist grob, aber der einzelne Mensch ist veränderungsfähig. Ja, Sie wollten etwas sagen. Sie hatten ja jetzt schon mehrfach mit Büchern, Filmen und so weiter, was Sie gerade als Beispiel gebracht haben, die Sozialisation angesprochen, die ein Mensch erfährt. Und diese Sozialisation haben wir jetzt auch schon mindestens ein Drittel Jahrhundert erfahren. Und die findet ja ganz klar in diesem weißen deutschen Raum, in dem wir uns bewegen, in einer postkolonialen Weise statt. Jetzt nochmal, um auf Tempo Zaunkamp zurückzukommen, weil ich das sehr spannend finde, weil die tatsächlich sehr gegenläufige Positionen vertreten. Ich vertrete nicht. Ich kann nur sehen, dass der Mensch vielfältig sein kann. Genau. Und an diesem Punkt sagen Sie jetzt, die Aufarbeitung kolonialer Vergangenheit, kolonialer Selbstverständnisses kann letztlich nur passieren durch die direkte menschliche Beziehung zwischen Menschen. Und Tenpo Tsongkhapa sprach davon, dass diese Beziehung, die sich zwischen Ländern als immer noch stark hierarchisch global ungleich Machtverhältnissen repräsentiert, auch im Individuum nicht abgebaut werden kann. Ja, das ist, schauen Sie mal, jemand hat mir heute gesagt, hätte den Vortrag gelesen, da habe ich gesagt, Sie sind doch, nennen Sie hier Linksautonome. Stellen Sie mal vor, weil wenn Sie so ein Thema formulieren, denken Sie, da sind links, das ist Quatsch. Ich habe solche Vorträge auch vor den Rechten gehalten. CSU München. Da müssen Sie auch mal bedenken, der Mensch, natürlich was der Staat sagt, gibt auch Leute, die dagegen sind. Nicht alle sind damit einverstanden mit dem, was der Bundestag beschließt. Nicht jeder Deutsche ist einverstanden mit Angela Merkel. So ist denn. Das heißt, sie können einfach auch, sie haben diese Vernunftfähigkeit, sage ich mal, Nein sagen zu können. Und ja, wenn etwas ihnen gefällt. Aber sie können auch schweigen, weil sie Angst haben. Der Mutige sagt Nein. Deshalb wählen sie manchmal nicht. Ja, das heißt, ich stehe zum System. Deshalb wähle ich eine Partei, die meine Interessen vertritt. Wenn keine Partei ihre Interessen vertritt, was machen sie? Sie bleiben zu Hause. Aber ich bin gegen diese Art von Ablehnung. Jemand, der sagt, ich lehne meine Gesellschaft ab. Das ist nicht gut, dass jemand, der hier in der deutschen Gesellschaft aufgewachsen ist, sagt, ich lehne die deutsche Kultur ab. Dann kann er keine andere Kultur leben. Sie müssen erstmal anfangen, Deutschland zu genießen. Wenn die Deutschland voll genießen, dann können die Kamerun Tschad auch genießen. Das ist einfach so. Die Ablehnung der Kultur. Lehnen immer die anderen Kulturen ab. Das ist das Problem, das der Banker heute mit mir hat. Natürlich, er wollte keine deutsche Frau ursprünglich haben. Warum? Man will eine Frau. Wenn sie super ist, doch blond ist, dann... Aber wenn sie schwarz ist, das ist auch gut. Warum soll ich unbedingt sagen, ich will nur eine Frau, die so aussieht? Das ist das Problem der Intention. Wenn die Intention falsch ist, dann darf man nicht wundern. Heiraten Sie eine Frau oder einen Mann, weil er Ihnen gefällt, nicht weil er schwarz oder blöd ist. Das ist dann das Problem auch mit der Freundschaft. Wenn jemand so lag wie Sie, dann werden Sie zu Freunden. Ja, machen wir noch Ne, gut. Eine, ja, machen Sie mal eine letzte Frage. Oder noch eine letzte. Ja, bitte. Also ich würde mal so sagen, Freundschaft, Partnerschaft kann man nicht erzwingen. Deshalb sehen Sie Männer, die schwuler geworden sind. Frauen, die lesbisch. Muss man einfach darauf achten. Wir haben gesagt, für uns heißt, ich heirate eine Frau, der andere heiratet eine Ehe, etc. Aber sie leben anders. Das zeigt uns schon, wie die Menschen einfach auch unterschiedliche Lebensauffassungen haben. Die Konstrukte, von denen Sie sprechen, sind da. Aber es ist immer die Möglichkeit für den Menschen. Wir appellieren an die Vernunft, den Verstand. Der Mensch, der hier denkt, ist immer fähig, seine Lebensanstellung zu verändern. Er passt sich an die Bedingungen der Zeit. Er verändert sich im Laufe der Zeit. So wie man dachte im Jahr 2000, so denkt man nicht mehr im Jahr 2009. Es muss möglich sein, dass man sagt, ich verändere mich. Und das ist denn so, ich will damit sagen, die Bereitschaft muss nicht da sein. Aber der Mensch, der einfach sagt, ich will anders leben. Oder ich habe jemanden kennengelernt, der aus Ghana, aus Burkina Faso kommt, der soll doch mit ihm eine Partnerschaft schließen. Aber man muss das nicht erzwingen. Ich habe bitte nicht an Sie appelliert, jetzt in die Kneipen zu gehen, dann nach Afrikanern zu. Ja, machen Sie das nicht, sonst sind Sie wieder morgen enttäuscht, dann fallen Sie wieder auf die alten Klischees. Aber wenn jemand so denkt wie Sie, beim Zusammenlernen etc., dann Sie merken, das sind doch die Gemeinsamkeiten. Dann hält man sich so in der Hand und dann ist was entstanden. Das ist, was ich will. Nein, das Problem ist nur folgendes. Wenn man in Europa lebt, ist es schwer für Afrikaner zu sprechen wie umgekehrt. Deshalb habe ich gesagt, Sie sollen selber diese Erfahrung machen. Reisen Sie hin und nicht die Bücher lesen. Und das wird Ihnen viel helfen. Das meine ich auch. In Afrika kann man nicht Ihnen unterstellen, dass Sie wirklich nicht bereit sind. Denn die Menschen sind im Herzen, also herzlich, wenn sie Europäer sehen. Aber dann denken sie hin, vielleicht denkt er wieder wie der andere. Das stimmt, die sind immer schnell enttäuscht. Vielleicht denkt er wieder wie der andere. Vielleicht denkt er wieder wie der andere. Aber wenn sie merken, er denkt doch nicht wie die anderen, wer sind die anderen? Vielleicht haben sie nur zwei, drei so gesehen. Dann verallgemeinern sie wieder. Also die Bereitschaft ist nicht da, sondern unsere Natur zwingt uns dazu, aufeinander zuzugehen. Wir machen das, ob wir wollen oder nicht. Stellen Sie mal vor, so viele Leute, die sich für solche Dinge interessieren. Machen Sie so auch einen Vortrag. Wenn ich in Afrika bin, rede ich nicht über Europa. In Afrika. Und so ist es, das Prinzip. Es ist nicht gut, dass ich über Europa, in Afrika schimpfe. Ich schimpfe über Europa, hier in Europa. Weil ich will, dass die Menschen zusammenkommen. Man darf nicht lügen. Der Lügner schimpft dort, wo die Leute Beifall bekommen können. Man muss den Menschen reinen Wein anschenken, da wo sie sind. Wenn ich ein Mess nach Afrika gehe, dann werde ich den Menschen wieder was anderes dort essen. So, also ich hoffe, dass wir uns lange unterhalten haben und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim weiteren Nachdenken. Verlieben Sie sich in sich, in Ihre Kultur, dann werden Sie andere Kulturen auch lieben. Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben es zu sehr genannt und Benno als fast Ursprung einer bestimmten Philosophie, afrikanischen Philosophie. Es wurde gerade auch hingewiesen, dass Cézanne kein Philosoph sei, sondern Poet und Schriftsteller. Und die zweite Frage ist, das kommt mir schon ein bisschen eigenartig vor, was, wenn ich sage, es gibt eine eurozentrische, es gibt dieses eurozentrische Denken, Philosophie nicht an sich eurozentrisch ist.